2.5 1. Das Konzert findet am 30.06. statt, oder? Okay, aber es findet in der Stadthalle statt, richtig? 2. Henry muss die Küche putzen, oder? Oh, Jeff ist dran. Okay, dann muss er also am Wochenende die Küche putzen? Drei. Mit dem Gutschein gibt es diese Woche Tablets günstiger, richtig? Ach so. Und wie viel Rabatt gibt es? 20%? Vier. Ich habe gehört, der Arabischkurs fällt am Dienstag aus. Ach so, und warum? Fällt er wieder wegen der Reparaturarbeiten aus?